Sie hören nun den zweiten Teil zu Ragazzi des Monats, das Erbe von Ustad Sultan Khan, die Zukunft der Sarangi. Am Mikrofon Lothar Mayer. Wie erklärt sich die weltweite Bekanntheit von Ustad Sultan Khan und seinem Instrument der Sarangi? Sultan Khan wurde klassisch ausgebildet in der nordindischen Klassik. In seiner künstlerischen Entwicklung beschritt Sultan Khan einen ihm ganz eigenen Weg. Anders als manch großer Maestro im Instrumentalspiel oder Gesang hat sich Sultan Khan mit seinem Instrument immer als Mittler verstanden, damit sich der Solist bestmöglichst entfalten konnte. Sultan Khan selbst gehört der Sikar Gharana an. Dennoch passte er sich als Begleitmusiker dem jeweiligen Solisten und seiner Gharana an. Die Gharanas sind musikalische Schulen, aus die der Solospieler oder Sänger entstammt. Vom Lehrer wird dieses Wissen in mündlicher Form an seinen Schüler weitergegeben. Die Anpassungsfähigkeit von Sultan Khan ist bemerkenswert, denn man zählt wenigstens 25 verschiedene Gharanas, ohne den Gharanas im indischen Tanz. Diese verschiedenen Interpretationsstile der indischen Ragas, der nord- und südindischen Klassik, haben sich für den indischen Gesang, im Instrumentalspiel und für die Perkussionsinstrumente in den letzten 400 bis 500 Jahren herausgebildet. Im folgenden Beispiel ergänzt Ustad Sultan Khan den Mandolinspieler Yu Srinivas. Srinivas ist ein Instrumentalist der südindischen Klassik. Die Sarangi von Sultan Khan umschmeichelt die von Srinivas modifizierte Mandoline. Yu Srinivas spielt sie als fünfseitiges Instrument und elektronisch verstärkt. Dem ein oder anderen Hörer ist Srinivas vielleicht schon bekannt aus dem Remember Shakti-Projekt von John McLaughlin. Die folgende Aufnahme ist die Instrumentalform eines südindischen Gesangsstils mit viel Raum für die Improvisation, benannt als Ragam Tanam Pallavi. Sie findet sich auf der CD Savardhan. Sie wurde im Frühjahr 2011 bei Living Music India Limited veröffentlicht. Die Playliste zu dieser Sendung finden Sie unter www.imcradio.net/playlists. Die weltweite Bekanntheit von Sultan Khan ist nicht nur begründet in seiner musikalischen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als Begleitmusiker. Sultan Khan bewegte sich auch als Solist und Vertreter der nordindischen Klassik durch eine Vielzahl von Genres. Der Klang von Sultan Khans Sarangi, ähnlich der menschlichen Stimme, findet sich in mehreren hundert Bollywood-Filmen wieder. Der Tabla-Virtuose Zakir Hussain, langjähriger Weggefährte von Sultan Khan, motivierte ihn, sich auch gesanglich zu Gehör zu bringen. So trat Sultan Khan selbst im bewegten Bild als Sänger auf, im Jahre 1999 mit dem Song Albela Sajan Ayore in dem Hindi-Film Hum Dil de Chuke Sanam. Sajane ayori dhiranana dhiranna dhiranana dhiranana dhiranana choki pura mangal gaavo sanana tanana tanana nanana choki pura mangal gaavo